Die Aufsichtsratssitzung bei Opel soll eine ganz reguläre gewesen sein, die alle 3 Monate stattfinde, hieß es. Die Botschaft von Opel war: keine Panik. Ob über eine mögliche Insolvenz von Opel als ein Weg aus der Krise, zumindest als ein Weg weg von der Mutter GM gesprochen wurde, ist nicht bekannt. Der Präsident von GM Europe, Karl-Peter Forster, sagte dazu gegenüber dem Deutschlandfunk, das Thema habe man mit Anwälten diskutiert, aber GM und Opel hielten davon nichts. Sicherlich wird man von uns erwarten, dass wir einmal das Thema durchgespielt haben, was wäre in einer Insolvenz. Das müssen wir doch einfach mal gemacht haben. Das wäre ja fahrlässig, wenn wir das nicht einmal durchgespielt haben. Wir halten das für keine Lösung, die wir in irgendeiner Form willentlich und aktiv betreiben sollen. Zu groß sei das Vertrauen der vielen Opel-Kunden in Marke und Unternehmen. Diese Loyalität und dieses Vertrauen dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Ist ein Thema, das wir in keiner Weise auch nur irgendwann aktiv andenken. Forster setzt darauf, Opel aus GM herauszulösen. Wenn Bundeswirtschaftsminister zu Guttenberg an diesem Sonntag zu seinem Antrittsbesuch nach Washington aufbricht, wird er dort auch über Opel reden. Denn wenn Opel selbstständig werden solle, lägen wichtige Schlüssel dafür bei der amerikanischen Regierung. Es ist quasi in den USA nicht nur die Patente, sondern auch Tochterunternehmen verpfändet worden, die aber im Zuge der Neustrukturierung des europäischen Geschäftes dann unter Opel heruntergehängt werden sollen. Und auch für die Transaktion werden wir eine Genehmigung der amerikanischen Regierung benötigen. Forster sagte, 5 Millionen Autos müsse ein Konzern schon bauen, um selbstständig zu sein. Opel produziert aber erheblich weniger. GM solle Anteilseigner bleiben, ob als Minderheits- oder als Mehrheitsaktionär, das sei noch nicht geklärt. Weitere Investoren sollten am besten neue Technologien und neue Märkte einbringen. Verhandlungen gäbe es aber noch nicht. Wir haben Interessenbekundungen, aber wir haben noch nicht formell die Gespräche begonnen, weil sie ja erstmal sauber strukturieren müssen, was bieten sie konkret diesem Investor an. Und das dauert typischerweise doch ein bisschen, bis man das sehr sauber durchstrukturiert hat. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers von der CDU hat die Debatte über eine mögliche Insolvenz des angeschlagenen Autobauers Opel als unverantwortliches Gerede kritisiert. Die europäische Opel-Händlerorganisation Euroda hat sich unterdessen bei einem Treffen in Berlin grundsätzlich geeinigt, 150 Euro je neu verkauften Neuwagen in einen Rettungsfonds einzuzahlen. Wenn alle Händler und alle Länder mitmachten, könnten so 400 Millionen Euro zusammenkommen. Die Händler könnten sich einen Anteil von 10-20% an einer neuen Opel AG vorstellen, teilte Euroda heute mit. Forster sagte, ohne Staatsbürgschaften falle Opel voll in die Kreditklemme. Wenn Sie jetzt aber einer Bank sagen, hier gibt es um ein Darlehen, das quasi zu einem ganz erheblichen Teil vom Staat verbürgt wird, dann hören die Banken wieder zu, weil sie sagen, okay, das ist also ein Darlehen mit wenig Risiko oder quasi überhaupt keinem Risiko und daran können wir verdienen. Und das öffnet dann wieder sozusagen die Herzen der Banker.